In Paris hat der Professor Van Dusen sich was angewöhnt. Jeden Morgen machte er einen kurzen Spaziergang im Bois de Boulogne, in aller Herrgottsfrühe, auf nüchternen Mars. Und ich musste natürlich mit. Auch an diesem 8. März 1904, einem Dienstag. Es war kühl, noch nicht richtig hell, und mir knurrte der Magen. Ihre Gesichtszüge, mein lieber Hedge, weisen einen gewissen vergeistigten Ausdruck auf. Ein höchst ungewöhnliches Phänomen. Woran denken Sie? Ich? An nichts, Professor, an gar nichts. Das glaube ich Ihnen aufs Wort, mein lieber Hedge. Ich hatte doch an was gedacht. An Kaffee, heiß und duftend, an knusprigen Toast, an ein weich gekochtes Ei, frische Butter, goldgelben Honig, an normannischen Käse und Schinken aus Bayonne. Kurz, an ein ordentliches Frühstück. Und an die gute Havanna danach. Aber das ging dem Professor nichts an. Er macht sich bekanntlich nicht viel aus Frühstück und aus Mittagbrot und Abendessen auch nicht. Von Zigarren ganz zu schweigen. Was er braucht, sind Luft, Logik, Wissenschaft und ab und zu ein bisschen Kriminologie. Amateurkriminologie, mein lieber Hedge. Ist recht, Professor. Interessant. Was ist interessant, Professor? Heben Sie den Kopf, Hedge. Fassen Sie jenes kuriose Individuum vor uns ins Auge. Mach ich, Professor. Und? Ihnen fällt nichts auf, mein lieber Hedge. Klar fällt mir was auf. Der Kerl trägt einen knallroten Umhang und einen grünen Zylinder. Vermutlich Farbenblend. Gewiss, gewiss. Und von der Kleidung abgesehen? Oh, er bückt sich ab und zu. Meinen Sie das, Professor? Er bückt sich in regelmäßigen Abständen. Ganz recht. Warum? Was weiß ich. Vielleicht rutschen ihm die Socken. Sehen Sie doch hin, Hedge. Bei jedem Bückling legt er etwas auf den Weg. Das stimmt, Professor. Und was? Oh. Sehen Sie, ein Stück Apfelsinenschale. Was soll das? Das wird sich zeigen, mein lieber Hedge. Kommen Sie. Behalten wir den Mann im Auge. Wir folgten dem geheimnisvollen Apfelsinenschalenverteiler durch den Park und dann weiter die Avenue du Bois de Boulogne entlang. Und hier wurde die Sache noch undurchsichtiger. Ein Radfahrer tauchte auf. Trotz der Morgenkühle leicht gewandert in Strohhut und blau geringeltes Trikot. Er hielt neben dem farbenblinden Bückling, sagte ihm was ins Ohr, wechselte auf die andere Straßenseite. Und jedes Mal, wenn sein Genosse ein Stück Schale fallen ließ, malte der Radler mit Kreide ein Kreuz an die Hauswand. Sehr merkwürdig. Van Dusen hatte das Detektivfieber gepackt, seine Augen glänzten, sein Schritt wurde schneller, bis er plötzlich anhielt. Radler und Bückling bogen von der Straße ab, gingen durch einen Vorgarten, stiegen eine Treppe hoch und verschwanden hinter der offenen Tür eines hochherrschaftlichen Hauses. Nicht aufgeben, Hedge. Weiter. Meinen Sie wirklich, Professor? Ich weiß nicht. Ausgesprochen schick, das Häuschen. Säulen, Schnörkel, bunte Glasfenster. Villa Said steht über der Tür. Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Hedge, nun kommen Sie schon! Der Krach kam aus der Villa. Und jetzt war Van Dusen nicht mehr zu halten. Er stürmte die Treppe hoch, durch die Tür, ich hinterher notgedrungen. Wozu ist dann Begleiter, Assistent und Chronist? In einem großen Vorraum blieben wir überrascht stehen. Vor uns schlug der Bückling voller Begeisterung mit einem Stuhl auf einen Tisch ein. Neben ihm hüpfte der Radler auf und nieder und stieß markerschütternde Schreie aus. Nach ein paar Sekunden öffnete sich eine Tür und daraus trat ein älterer Herr in grauer Mönchskutte, ein rotes Samtkäppchen auf dem Kopf, einen auffälligen Knebelbart unter der Nase. Merci, Monsieur, das genügt. Schonen Sie mein wertvolles Mobiliar. Was geht hier eigentlich vor? Willkommen in meiner Behausung, Professor Van Dusen. Und selbstverständlich auch Sie, Monsieur Hutchison Hedge. Ich kenne Sie. Sie sind Anatole France, der berühmte Schriftsteller. Ich bin es. Da meine beiden, nun ja, Kollegen kaum so bekannt sein dürften wie ich, gestatten Sie mir, sie Ihnen vorzustellen. Im Radlerkostüm Monsieur Alfred Jarry, Dramatiker, Avantgardist und Pataphysiker, was immer das sein mag. Und Monsieur Maurice Leblanc, Journalist. Enchanté. Was mich betrifft, Monsieur Franz, ich bin keineswegs entzückt. Ich bin entrüstet. Was geht dir vor? Ich verlange eine Erklärung. Sie sollen sie bekommen, Professor. Folgen Sie mir in den Salon. Dort werden Sie eine Persönlichkeit antreffen, deren Worte, dessen bin ich mir sicher, bei Ihnen auf geneigte Ohren treffen werden. Dies umso mehr der besagte Persönlichkeit, die in Anbetracht ihres Alters recht beschwerliche Reise von Amiens nach Paris auf sich genommen hat, lediglich um Ihnen, Professor Van Dusen, eine wichtige Mitteilung zu machen. Die Einladung in den Salon galt nur für Van Dusen und meine Wenigkeit. Die Herren Leblanc und Jarry schickte Anatole France mit ein paar Dankesworten in die Küche, wo ein Imbiss für sie bereitstand. Ich hätte mich ihnen gerne angeschlossen, aber der Professor erlaubte das nicht. Ich musste mit in den Salon. Hier erwartete uns ein ehrwürdiger Greis mit weißem Bart, und wer der war, wusste ich auch. Jules Verne. Der weltberühmte Großmeister des wissenschaftlichen Romans, welchem es gelungen ist, eine einmalige Synthese von Naturwissenschaft und Literatur, von Fantasie und exakten Fakten zu schaffen. Meine Verehrung, Monsieur. Ich schätze Sie. Nun, ein solches Lob aus dem Munde der Denkmaschine ehrt mich zutiefst, Professor. Nehmen Sie Platz, Monsieur. Darf ich Ihnen eine kleine Erfrischung servieren lassen? Sehr liebenswürdig. Ein Frühstück ist ganz und gar überflüssig. Ich ersuche um sofortige Aufklärung. Wie Sie wünschen, Professor. Bitte, Confrère Verne. Emile Zola. Ich kann doch wohl voraussetzen, dass dieser Name Ihnen geläufig ist, Monsieur. Dumme Frage. Wer kennt denn nicht den großen französischen Autor, den Verfasser von Nana, Germinal und vielen anderen weltbekannten Romanen, den liberalen Vorkämpfer für Freiheit und Recht, geboren 1840, falls Sie es nicht wissen, meine Damen und Herren, gestorben vor nicht allzu langer Zeit. Vor anderthalb Jahren, präzis in der Nacht, vom 28. zum 29. September 1902. An einer Kohlengasvergiftung, ich erinnere mich. Ein Unfall. Das ist die Frage, Monsieur. Was soll das heißen, Monsieur Verne? Dass Zolas Tod möglicherweise kein Unfall war, Professor. Dass es dabei nicht mit rechten Dingen zuging. Kein Unfall? Was dann? Selbstmord? Keinesfalls, Monsieur Hatch. Auch wenn derartige Gerüchte seinerzeit kolportiert wurden. Emile Zola, lassen Sie sich das von mir sagen, der ich ihn gut kannte, Emile Zola war nicht der Mensch, der sich seinen Problemen durch Selbstmord entzog. Nun sicher, er war oft deprimiert. Ist das ein Wunder? Er war ausgeschrieben. Er lebte in ständiger Angst, weil seine Gegner ihm den Tod geschworen hatten. Und dann sein Privatleben, seine Gattin, mon Dieu. Kennen Sie Madame Zola, Professor? Nein, ich habe nicht das Vergnügen. Vergnügen? Kaum das rechte Wort, Professor. Sie hat ihm das Leben zur Hölle gemacht, dem armen Emil. Und warum? Weil er eine Geliebte hatte und sie auch dann nicht aufgeben wollte, als Madame davon erfahren hatte. Seitdem hatte er zu Hause keine ruhige Minute mehr. Ja, bis zu seinem Tod. Womit wir wieder beim Thema wären, meine Herren. Zolas Tod. Kein Unfall. Kein Selbstmord. Also Mord. Ja, Professor. Wir halten es für möglich, ja wahrscheinlich, dass Emile Zola ermordet wurde. Und zwar auf Betreiben gewisser Persönlichkeiten aus hohen, einflussreichen Kreisen, deren erbitterte Feindschaft Zola sich durch sein mutiges Auftreten in der Dreyfus-Affäre zugezogen hatte. Wie soll ich Ihnen eine so komplizierte Sache wie die Dreyfus-Affäre erklären, meine Damen und Herren? Am besten so kurz wie möglich und nicht detailliert, was auch immer Professor van Dusen sagen mag. Also, 1894 wurde Hauptmann Dreyfus, Angehöriger des französischen Generalstabs, als Spion für Deutschland verurteilt und auf die Teufelsinsel deportiert. Nicht, weil er schuldig war, das war er nämlich nicht, sondern weil seine antisemitischen Kameraden Beweismaterial gegen ihn, den Juden, gefälscht hatten. Aus diesem Spionagefall wurde eine hochpolitische Staatsaffäre, die Frankreich in zwei verfeindete Lager spaltete. Gekämpft wurde im Parlament, in der Presse, in den Salons, auf den Straßen, mit Worten und mit Waffen. Auf der einen Seite die Pro-Dreyfusianer, die eine Wiederaufnahme des Verfahrens verlangten, liberale Politiker, Journalisten, Intellektuelle. Einer ihrer Wortführer war Emile Zola. Auf der Gegenseite die Spitzen von Staat und Gesellschaft, Militär, Adel, Kirche, Politiker der Rechten, hohe Beamte. Ihnen ging es nicht um Dreyfus, sondern darum, die Ehre des französischen Generalstabs zu wahren. Mit allen Mitteln. Die Anti-Dreyfus-Partei, das ist unsere Hypothese, hat Zola ermordet. Beziehungsweise ermorden lassen. Das ist doch die Meinung von Inspektor Saccard. Inspektor Saccard? Wer ist Inspektor Saccard? Der Kriminalbeamte von der Sûreté, der den Todesfall untersucht hat. Untersuchen wollte, besser gesagt. Seine Vorgesetzten haben es ihm verwehrt. Und als Saccard protestierte, wurde er strafversetzt zur Sittenpolizei. Später hat er sich mit uns in Verbindung gesetzt und uns über seinen Verdacht informiert. Desgleichen über einige äußerst verdächtige Umstände, die ihm damals auffielen. Daraufhin haben wir uns zusammengetan, um die Wahrheit über den Tod unseres großen Kollegen ans Licht zu bringen. Wir? Das sind die französischen Schriftsteller. Ich, Verne Leblanc Jarry, Monsieur André Gide, Monsieur Marcel Proust, ein vielversprechender junger Autor, Sie werden ihn nicht kennen. Und einige andere. Wir haben unterschiedliche politische Ansichten. Und die literarische Bedeutung von Emile Zola schätzen wir auch nicht alle gleich hoch ein. Doch in dieser Angelegenheit sind wir uns einig. Es geht um die Wahrheit. Eine unteilbare Wahrheit. Nun sind wir Autoren keine Kriminologen, keine Detektive. Und so erhob sich die Frage, wen sollen wir mit der Aufklärung des mysteriösen Todes von Emile Zola betrauen? Die Polizei? Völlig unmöglich. Doch als Confrère Verne Ihren Namen ins Spiel brachte, Professor, und Inspektor Saccard geradezu enthusiastisch zustimmte. Das ist der Ruhm, meine Damen und Herren. Die ganze Welt kennt Professor Dr. Augustus van Dusen, den genialen Wissenschaftler, den einzigartigen Amateurkriminologen. Sie kennt ihn und tituliert ihn respektvoll die Denkmaschine. Und sie weiß, der große Mann tut nur, was ihm beliebt. Er lässt Routinefälle links liegen und gibt sich nur mit wirklich ausgefallenen Verbrechen ab. Wie etwa die Affäre um die kinematografische Leiche im Reisekoffer oder die Entführung der Venus von Milo aus dem Louvre. Zwei Fälle, die er erst kürzlich in Paris gelöst hatte. Deshalb die kuriose kleine Scharade, die Sie bewogen hat, dies Haus zu betreten, Professor. Übrigens, Ehre, wem Ehre gebührt, eine Idee von Monsieur Leblanc. Er hat vor, sie später in einer seiner Kriminalgeschichten zu verwenden. Können Sie uns verzeihen, Professor? Da Sie mich darum bitten, Monsieur Verne. Und übernehmen Sie den Fall, Zola? Ein gewagtes Unterfangen, Monsieur Verne. Die erkaltete Spur nach 1,5 Jahren von neuem aufzunehmen. Doch sei es drum. Ihr Appell, meine Herren, der Name des Opfers, die außergewöhnlichen Umstände. Professor van Dusen steht zu Ihrer Verfügung. Inspektor Saccard, ich wünsche ihn baldmöglichst zu befragen. Er wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie verstehen, Professor, er muss vorsichtig sein. Thank you. Etwa 2 Stunden später in unserem Hotel, dem feudalen Bristol, an der Place Vendôme. Das Telefon klingelte und der Professor hob den Hörer ab. Höchstpersönlich. Was gibt es? Stichwort Sola. Sie wissen, wer ich bin? Ich vermute, Inspektor... Keine Namen. Ist Ihnen das Lokal Rouge Gorge bekannt? Zum Rotkehlchen? Wohl kaum, mein Bester. Rue Polonceau, nicht weit von Montmartre. Heute Abend 10 Uhr. Bestens, dachte ich. Urlaub bis zum Abend. In Paris herumspazieren, essen, trinken, gucken. Schön wär's gewesen. Der Professor machte mir einen Strich durch die Rechnung. Er brauchte Zeitungen. Ganz was Neues. Normalerweise liest er sowas nicht. Sie, mein lieber Hitch, werden mir das Gewünschte akquirieren. Ist recht, Professor. Hallo. Hallo, Empfang. Was tun Sie, mein lieber Hedge? Ich lasse uns ein paar Zeitungen raufschicken. Legen Sie den Hörer auf. Wenn Sie meinen, Professor, wollen Sie nun Zeitungen oder wollen Sie keine? Mein lieber Hedge, Sie werden stehenden Fußes das Archiv eines bedeutenden Pariser Journals aufsuchen, um dort selbst als amerikanischer Journalist unter französischen Kollegen einige ältere Exemplare auszuleihen, und zwar die Ausgaben vom 29. und 30. September 1902. Ach so, über den Todesfall Sola wollte er sich informieren. Sollte er. Im Archiv der Abendzeitung Le Temps kriegte ich anstandslos die beiden alten Nummern und als gut dressierter kriminologischer Assistent brachte ich sie sofort ins Hotel, wo der Professor sich in die Lektüre vertiefte. Ich guckte ihm über die Schulter. Allmählich machten wir uns ein erstes Bild und das sah etwa so aus. Den Sommer 1902 hatte das Ehepaar Sola, wie in jedem Jahr, in seinem Sommerhaus verbracht, in Medan an der Seine, rund 20 Kilometer nordwestlich von Paris. Die Rückkehr ins Pariser Stadthaus Rue de Bruxelles 21 war für Montag, den 29. September geplant, wurde aber auf den 28. September vorverlegt. Vorverlegt? Aus welchem Grunde? Steht da nicht, Professor. Ja. Kommen Sie, Hedge, hier. Lesen Sie weiter. Wenn Ihnen das selber lesen zu anstrengend ist, Professor... Hedge. Am Abend des 28. September trafen Monsieur und Madame Sola in der Rue de Bruxelles ein. Das Haus stand leer, die Dienerschaft hatte Anweisung, sich erst am Morgen des folgenden Tages zur Verfügung zu halten. In der fraglichen Nacht hielten Emile Sola und Gattin sich also allein im Hause auf. Sehr interessant. Fahren Sie fort, Hedge. Wie mein Gebieter befiehlt. Als die Dienerschaft in der Frühe des 29. September das Haus betrat, machte sie eine entsetzliche Entdeckung. Im ehelichen Schlafgemach lag Monsieur Sola vor dem Bett, im Nachtgewand, tot. Madame Sola befand sich besinnungslos im Bett. Die Polizei wurde verständigt, ein Arzt stellte sich ein und seine Untersuchung brachte die Ursache der schrecklichen Tragödie zutage, Kohlengas. Wissenschaftlich präziser CO, Kohlenmonoxid. Kohlengas, jenes tückische, mit den Sinnen nicht wahrnehmbare Gift, hatte den großen Romancier dahingerafft. Offenbar hatte er, um sich zu erwärmen, am Abend ein Feuer im Kamin entzündet. Die todbringenden Gase waren nicht abgezogen, sondern hatten sich im Zimmer ausgebreitet. Mit fatalen Folgen. Nicht abgezogen? Warum nicht? War der Kamin blockiert? Keine Ahnung, Professor. Von einem verstopften Kamin steht nichts im Artikel. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Machen Sie weiter, Hedge. Mit fatalen Folgen. Madame Zola, welche in ein nahegelegenes Hospital verbracht wurde, befindet sich außer Lebensgefahr. Das ist alles? Das ist alles, Professor. Ende der Durchsage. Und was enthält Le Temps vom 30. September? Über Zola, meinen Sie, Professor? Natürlich über Zola. Was denn sonst? Ah, Augenblick, Professor. Hier ist ein Nachruf von unserem Freund Anatole France. Diverse Beileidsbekundungen von Prominenten aus Kultur und Politik. Irrelevant, mein lieber Hedge, ohne jeden kriminologischen Belang. Und eine Verlautbarung der Polizei. Aha, lesen Sie. Hören ist gehorchen, o Beherrscher der Gläubigen. Hedge. Auf Anfrage erklärte uns Monsieur Bertillon, stellvertretender Direktor der Sûreté, eingehende kriminalpolizeiliche Untersuchungen hätten zweifelsfrei ergeben, dass der Tod des berühmten Autors auf einen tragischen Unglücksfall zurückzuführen sei. Jedwedes Fremdverschulden sei auszuschließen. Daher stelle die Sûreté ihre Ermittlungen ein. Soweit, meine Damen und Herren, hochverehrter Professor, die Presseschau. Ein vages, lückenhaftes Konglomerat von Widersprüchen, ungelösten Problemen, unbeantworteten Fragen. Nun, es steht zu hoffen, dass Inspektor Sakka uns am heutigen Abend präzisere Informationen zukommen lassen wird. Die Gegend um die Rue Ponceau war finster, nicht nur, weil fast alle Straßenlaternen kaputt waren. Und die Kneipe zum Rotkehlchen passte zur Gegend wie die bekannte Faust aufs Auge. Schummrige Beleuchtung, die Luft zum Schneiden, schwere Jungs, die zu schräger Musik ihre leichten Mädchen herumschoben. Ein schwerer Junge tanzte nicht. Er fixierte uns, wie wir so in der Tür standen, und kam dann auf uns zu. Ein kleiner, dicker Typ mit einer sehr verdächtigen Augenklappe, in der hier üblichen Uniform, Baskenmütze, Ringelhemd, enge Hose, Zigarette im Mundwinkel. Sie sind pünktlich, Professor, ausgezeichnet. Kommen Sie, ich habe uns hinten einen Tisch freigehalten. Da sind wir ungestört. Sie sind im... Hedge, keine Namen. Der Feind lauert überall. Marie, drei Absinth. D'accord. Nach was, bring uns gleich die Flasche. Bon. Der Tisch stand in einer Nische hinter einem Vorhang aus Perlenschnüren. Sehr praktisch. Wir konnten den Schankraum im Auge behalten und blieben selbst unbeobachtet. Die Wirtin brachte den Absinth. Ich schüttelte mich und trank sparsam. Van Dusen schüttelte sich und verzichtete. Inspektor Sakar schüttelte sich nicht, schluckte wie ein Schwamm und redete. Ich habe mich verkleidet als Apache, damit ich hier nicht auffalle. Tarnung, ich verstehe. Mimikry lautet der korrekte Terminus technicus. Santé. Sie wissen, warum dieses Etablissement zum Rotkehlchen heißt? Womöglich ist der Besitzer Ornithologe. Sie haben Humor, Professor. Im Argot der Pariser Unterwelt ist ein Rotkehlchen ein Mensch, dem man den Hals durchgeschnitten hat. Von einem Ort zum anderen. Santé. Wir befinden uns also in einem genuinen Treffpunkt der Verbrecherklasse. Professor. Monsieur, wollte ich sagen. Wie überaus interessant, kriminologisch betrachtet. Interessant? Sagen Sie mal, Professor, wollen Sie hier Studien treiben oder was über Zola erfahren? Sehr richtig, mein lieber Hedge. Zur Sache. Erstatten Sie Bericht, Monsieur. Und das tat der Inspektor, nachdem er sich ausgiebig mit Absinth gestärkt hatte. Zuerst fasste er kurz zusammen, was wir schon aus der Zeitung wussten. Dann kam er zum interessanten, weil uns noch unbekannten Teil seiner Ausführungen. Gegen 8.30 Uhr telefonierte Zolas Hausmädchen mit der Sûreté. Eine halbe Stunde später erreichte ich das Haus Rue de Bruxelles 21. Weshalb Sie? Weshalb nicht irgendein anderer Beamter? Weil ich an diesem Morgen Bereitschaftsdienst hatte, Professor. Ich betrat das Schlafzimmer und stellte sogleich fest, dass am Tatort gewisse Veränderungen vorgenommen worden waren. Wer ist dafür verantwortlich? Ich, Inspektor. Aha. Und wer sind Sie? Dr. Pascal, Arzt im Hospital Lariboisière. Was haben Sie hier zu suchen? Ich bin ein Freund des Hauses, Inspektor. Und als ich vor etwa 20 Minuten ganz zufällig vorbeikam und reinschaute... Haben Sie sich höchst unzulässig eingemischt? ...habe ich mich verpflichtet gefühlt, das medizinisch Notwendige zu veranlassen. Ich habe Madame Solar ins Krankenhaus bringen lassen. Ich habe meinen armen Freund Emile untersucht. Konnte aber bedauerlicherweise nur noch seinen Tod feststellen. Todesursache, Dr. Pascal? Stillstand der Atmung sowie der Herztätigkeit infolge einer Vergiftung durch Kohlenmonoxid. Hier ist der Totenschein, Inspektor. Sind Sie sicher? Absolut sicher, Inspektor. Werfen Sie einen Blick auf die Leiche. Gesicht angeschwollen, stark entstellt durch massive blaugraue Flecken. Die für eine CO-Vergiftung typische Verfärbung im Gesichtsbereich, Inspektor. Glauben Sie, Doktor? Blaugrau? Sollten die Flecken bei Tod durch Kohlengas nicht kirschrot sein? Das ist richtig, Inspektor, im Allgemeinen. Doch die Wissenschaft der Pathologie, und darin sind Sie wohl kaum Experte, die Pathologie kennt durchaus auch gelegentliche dunkle Verfärbungen. Unsinn! Dieser Dr. Pascal hat Ihnen einen Bären aufgebunden, Sir Karl. Ignoranz oder... Oder Absicht. Genau das ist die Frage, Professor. Ganz recht. Fahren Sie fort. Ja, ich führte sodann eine kriminologische Untersuchung des Schlafzimmers durch. Im Kamin fand ich angekohlte Holzreste und noch warme Asche. Ein untrüglicher Hinweis darauf, dass in der vorangegangenen Nacht ein Feuer im Kamin gebrannt hatte. So, so. Den Abzug des Kamins haben Sie doch wohl ebenfalls examiniert. Versteht sich, Professor. Und? Sauber. Keine Verstopfung. Auch kein Anzeichen dafür, dass der Abzug blockiert und kurz vor Ihrer Untersuchung gereinigt worden war? Nein, Professor. Keine frischen Kratzer im Ruß, keine Reste irgendwelcher Fremdkörper. Seltsam. Ansonsten nichts Verdächtiges. Nur eine Kleinigkeit fiel mir auf, weil sie nicht zu der im Raum herrschenden, geradezu peniblen Ordnung passte. Ja? Auf Solas Nachttisch lagen ein paar Bücher, teils aufgeschlagen. Aber das ist kriminologisch wahrscheinlich kaum von Belang. Wer weiß, sind Ihnen die Titel der Bücher zufällig im Gedächtnis geblieben? Zufällig ja, Professor. Sie müssen wissen, ich interessiere mich sehr für Literatur. Von Emile Zola habe ich alles gelesen und ich finde... Sie schweifen ab, Sir Karl, die Bücher auf Zolas Nachttisch. Ja, drei Bücher, Professor. Candide von Voltaire, Plutarchs Biografien großer Griechen und Römer, aufgeschlagen bei Zola, und ein Band von Gibbons Untergang des Römischen Reiches, die Geschichte des Kaisers Diokletian. Ausgesprochen klassisch, die Abendlektüre des verewigten Monsieur Zola. Klassisch und aufschlussreich, mein lieber Hedge. Inwiefern aufschlussreich, Professor? Nicht jetzt, mein lieber Hedge, und nicht hier. Unser Freund hat das Wort, sofern er uns noch etwas zu berichten hat. Habe ich, Professor. Das Wichtigste kommt noch. Passen Sie auf. Nachdem der Inspektor die Untersuchung des Tatorts abgeschlossen hatte, ging er in der Rue de Bruxelles von Tür zu Tür und fragte die Nachbarn, ob ihnen letzte Nacht im oder am Haus Nummer 21 irgendwas aufgefallen war. Und tatsächlich, einem war was aufgefallen. Einem alten Herrn, der nachts seinen Hund auszuführen pflegte. Dalmatiner. Der Alte? Der Hund, Monsieur Hedge. Der Mann ist pensionierter Kolonialbeamter. Er leidet unter Schlaflosigkeit. Gewiss, gewiss. Was war dem Mann aufgefallen? Zweierlei, Professor. Erstens, am späten Abend hatte ein Wagen vor Solas Haus gehalten. Ein Leichenwagen. Wann? Gegen 11. Und als Herr und Hund 2 Stunden später wieder Gassi gingen, war er weg, der Wagen. Aber dafür sah der alte Herr was anderes. Zweitens? Sehr richtig, Monsieur Hedge. Zweitens. Er sah, wie ein Mann aus der Nummer 21 kam und schnell die Rue de Bruxelles entlang ging Richtung Boulevard de Clichy. Ein eher kleiner Mann, stämmig, den Mantelkragen hochgeschlagen, den Schlapphut in die Stirn gezogen. Unter einer Laterne blieb er kurz stehen, sah sich um und da bemerkte mein Zeuge, dass der Unbekannte einen Bart trug und dass er sein Gesicht mit Ruß geschwärzt hatte. Eine hochinteressante Personenbeschreibung, Sakar. Doch viel interessanter, als Sie glauben, Professor. Wie das? Erklären Sie sich. Sofort, Professor. Marie! Oui. Eine neue Flasche. Habe ich Ihnen schon die Wirtin vom Rotkehlchen vorgestellt, meine Damen und Herren? Nein? Dann wird's aber höchste Zeit. Denken Sie sich eine kleine, quirlige Frau unbestimmbaren Alters, angetan mit einer sehr tief ausgeschnittenen Bluse, mit einem farbenfroh dekorierten Gesicht, feuerroten Haaren und einem reichlich zwanglosen Benehmen. Voilà, eure Pulle, Jungs. Hol dir ein Glas und setz dich zu uns, Mann. Glas? Wozu Glas? Ich nehme gleich die Pulle. À la votre. Monsieur, ich stelle Ihnen Marie Macquart vor. Ach, genannt Bexalé, die Schandschnauze. Ein Ehrenname, den sie sich redlich verdient hat. Was, worauf Marie? Worauf Sie einen lassen können, Patron. Langsam, Marie, langsam. Lass uns noch was übrig. Marie weiß, was gut für sie ist. Darum verrät sie mir manchmal das eine oder andere, was es aufschnappt. Und eine Wirtin schnappt viel auf. Stichwort Totengräber, Marie. Was ist damit, Patron? Ich möchte, dass du wiederholst, was du mir neulich erzählt hast. Oho, wenn Sie noch mal blechen, Patron. Louis Moret, alias Croque-Mort, der Totengräber, war ein professioneller Mörder. Der Beste, auch wenn er schon auf die 60 zuging. Bis vor anderthalb Jahren. Seitdem war er verschwunden, sagte Marie. Irma Ladus, die die großen Hotels abklappert. Wissen Sie, die ist die Letzte, die ihn gesehen hat. Am 27. September 1902. Abends, wie er gerade aus dem Justizministerium an der Place Vendôme kam. Genau eine Nacht vor Solas Tod. Möchte wissen, wo er steckt, der Totengräber. Vielleicht hat er sich ja irgendwo zur Ruhe gesetzt. Es gab so ein Gerücht damals, dass er einen Spezialauftrag gekriegt hat, ein ganz großes Ding, und dass er damit so viel Kies gemacht hat, dass er nie wieder arbeiten muss. Ein Auftrag von wem? Kein Schimmer, Alter. Der Totengräber kam aus dem Justizministerium, das heißt einem Hauptquartier der Anti-Dreyfus-Partei. Und in der Nacht darauf ist Emile Zola gestorben. Wie sieht der Totengräber aus, Marie? Wissen Sie doch, Patron. Sag's meinen Freunden, Marie. Wenn's sein muss, also, er ist klein, nicht viel größer als ich, aber kräftig, hat einen Bart. Na, Monsieur, fällt Ihnen dazu was ein? Hört sich an wie der Typ, der in der Nacht vom 28. zum 29. September vor Solas Haus gesichtet wurde. Genau, Monsieur Hedge. Und das bringt... Merde! Sehen Sie mal, Patron. Der da gerade reingekommen ist, an der Tür, im karierten Mantel. Das ist Kommissar Quenu vom Sonderdezernat. Da ist hier gleich die Kacke am Dampfen. Wie finde ich denn das, Patron? Die Flicks machen bei mir eine Razzia und Sie kriegen die Schnauze nicht auf. Beschissen finde ich das. Glaub mir, Marie, ich weiß von nichts. Mir hat keiner was gesagt. Natürlich nicht, weil die Kollegen hinter mir her sind. Und hinter Ihnen, Monsieur. Polizei, das ist eine Razzia. Bewahren Sie Ruhe, bleiben Sie, wo Sie sind. Ja, was ist denn hier los? Wir müssen raus, Mann. Der Notausgang. Sie wissen doch, Patron, hinten durch den Lokus. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Die schweren Jungs liefen nervös durcheinander, die leichten Mädchen kreischten und während eine Horde von Polizisten den Vordereingang stürmte, verkrümelten wir, der Professor, Sakar und ich, uns nach hinten durch einen dunklen, übel riechenden Gang in einen noch übler riechenden Raum mit einem kleinen Fenster in der Rückwand. Das Fenster! Machen Sie es auf, Monsieur Hedge! Es klemmt! Kommissar Quenu ist der Liebling von Direktor Bertillon, müssen Sie wissen, Professor. Und Bertillon ist Anti-Dreyfus und Anti-Solan natürlich auch. So, Fenster ist auf. Ach, endlich. Sie gehen zuerst durch, Monsieur Hedge, damit Sie dem Professor von draußen helfen können. Ich mach dann den Letzten. Alles klar? Alles klar. Ich quälte mich durch mit Hängen und Würgen. Fadusen war der Nächste. Ich zerrte an seinen Armen und Sakar schob von hinten, bis der große Amateurkriminologe durchs Fenster flutschte wie ein Korken aus der Flasche. Dann kam der Inspektor. Das heißt, er wollte, aber er blieb stecken. Zu dick. Ich machte mich wieder ans Zerren. Au! Hören Sie auf, Monsieur Hedge. Es geht nicht. Laufen Sie, Monsieur. Bringen Sie sich in Sicherheit. Und was wird aus Ihnen, Sir Carr? Ich lasse von mir hören. Wie viel, Monsieur? Gleich sind Sie hier. Ein Hinterhof, ein paar krumme Gassen, dann erreichten wir schwer atmend den hell erleuchteten Boulevard de la Chapelle, wo wir schnell eine Droschke fanden. Am nächsten Morgen im Hotel Bristol. Wir hatten uns von unserem nächtlichen Abenteuer erholt. Der Professor grübelte und ich verdaute das Frühstück. Da klingelte das Telefon. War das Inspektor Sarkar? Dies steht zu vermuten, mein lieber Hedge. Begeben Sie sich an den Apparat. Sehr gern. Hallo? Lassen Sie die Finger vom Fall so lang. Wenn nicht, wird es Ihnen übel ergehen. Wir spaßen nicht. Sie sind gewarnt. Ach, du dicker Vater. Ach, das noch. Hören Sie mal, Freundchen. Wenn Sie glauben, Monsieur, dass Sie uns Angst machen können, dann... Monsieur Hedge, hier ist der Empfang, Monsieur Hedge. Ach so. Was wollen Sie? Na, hier ist eine Person, Monsieur Hedge. Ja, wer denn? Eine weibliche Person. Sie will den Herrn Professor oder Sie sprechen. Dann schicken Sie die Dame doch auf. Ich bedauere, Monsieur Hedge, die Dame ist keine Dame. Und angesichts des internationalen Renommees unseres Hauses sehe ich mich außerstande. Dürften wir Sie bitten, sich zum Empfang zu bemühen? Es war wirklich keine Dame, die in der Besenkammer hinter dem Empfang auf mich wartete. Es war Marie Macquart, die Schandschnauze, noch bunter aufgemacht als letzten Abend. Eine abgewetzte Ledertasche unter dem Arm. Sie wissen, wer mich schickt? Ich nehme an, Inspektor. Der Patron, jawohl. Ich soll Ihnen was geben. Den Brief hier und das Päckchen. Merci, Marie. Ich kriege eine Belohnung, hat der Patron gesagt. 50 Franc? Ein bisschen viel für einen Botengang. Ich gab ihr 20. Und damit zog sie zufrieden ab. Im Päckchen waren Papiere, Aufzeichnungen, Sarkars, Kopien polizeilicher Dokumente. Und im Brief stand Folgendes. Monsieur le Professeur, ich schreibe in Eile. Man hat mich wieder versetzt, diesmal zum Wachkommando in Cayenne auf der Teufelsinsel. Ich muss auf der Stelle aufbrechen. Wir werden uns nicht wiedersehen. Ich übergebe Ihnen die Akte, die ich im Geheimen zum Fall Zola angelegt habe. Setzen Sie die Ermittlungen fort, verhelfen Sie der Wahrheit und dem Recht zum Sieg. Sie werden es schaffen. Sie sind die Denkmaschine. Ihr Sarkar. PS, grüßen Sie Monsieur Hedge. Immerhin. Eine bewegende Botschaft. Auf die Teufelsinsel. Armer Sarkar. Da wird er abspecken und nicht so knapp. Mein lieber Hedge, an die Arbeit. Wir sagen, an die Geheimakte. Da fanden wir unter anderem den Bericht des Inspektors über seine Ermittlungen am Tatort. Den von Dr. Pascal ausgefertigten Totenschein. Einen abgelehnten Antrag Sarkars auf, wie es hieß, Hinzuziehung eines qualifizierten Pathologen zwecks Durchführung einer Obduktion in Anbetracht diverser verdächtiger Umstände. Bertillons strikte Anweisung, die Untersuchung im Fall Zola sofort einzustellen. Notizen über Profikiller Moret alias Totengräber und sein rätselhaftes Verschwinden. Interessantes Material, aber für uns nicht neu. Mit einer Ausnahme. eine Diebstahlsanzeige gegen Unbekannt, die Madame Solar bei der Polizei erstattet hatte, am 6. Oktober 1902, 8 Tage nach dem Tod ihres Mannes. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus hatte sie nämlich festgestellt, dass im Haus Rue de Bruxelles 21 2 Gegenstände fehlten. Eine fotografische Hand- und Reisekamera Marke Kodak und ein Kneifer. Beide Objekte hatten sich auf dem Schreibtisch in Emile Solas Arbeitszimmer befunden. Also nicht mal am Tatort, wenn Sie mich fragen, Professor. Unwichtig. Meinen Sie, mein lieber Hedge? Die Polizei scheint übrigens derselben Ansicht gewesen zu sein. Sehen Sie hier den amtlichen Vermerk? Bagatelle. Ermittlung erübrigt sich. Einstellen, ablegen, gezeichnet. Unleserlich. Stempel. Deponieren Sie Sakars Papiere im Hotel Safe und lassen Sie eine Droschke vorfahren. Wo wollen wir hin, Professor? Rue de Bruxelles Nummer 21. Ach, Sie wollen den Tatort besichtigen. 1,5 Jahre nach dem Geschehen. Sinnlos, mein lieber Hedge. Absolut unergiebig. Ich wünsche, die Hausherrin zu befragen. Madame Alexandrine Solar, Emils Witwe, war über unsere Mission informiert durch Anatole France und empfing uns sofort. Wir sahen eine stattliche Frau in Schwarz, Anfang 60, scharf geschnittene Züge, stechende Augen, entschiedenes Auftreten. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie sich kurz fassen, Professor. Die Hinterlassenschaft eines Giganten der Weltliteratur verlangt ständige, aufopferungsvolle Hingabe. Und wer wäre dazu wohl berufener als der Mensch, der meinem Seligen am nächsten stand? Seine Witwe. Gewiss, Madame. Haben Sie die Güte, mir einige wenige Fragen zu beantworten? Tun Sie, was Ihres Amtes ist, Professor. Fragen Sie. Haben sich Kamera und Kneifer Ihres Mannes, deren Verlust Sie der Polizei anzeigten, in der Zwischenzeit wieder angefunden, Madame? Kamera? Kneifer? Ah, ich erinnere mich. Nein. Sie sind nie wieder aufgetaucht, Professor. Ich bin der Angelegenheit auch nicht weiter nachgegangen. Verständlich, Madame. Der geringe Wert der Gegenstände... Gering, Professor? Ihr Wert ist ungeheuer, unschätzbar. Gehörten Sie doch dem großen Emile Solar. Sein zweiter Kneifer, der stets auf dem Schreibtisch als Ersatz bereit lag. Seine geliebte Kamera, die er in seinen letzten Jahren so oft und so gern benutzt hat. Zu gern möglicherweise. Und zu oft. Ich habe ihn immer wieder mahnen müssen, über dem Steckenpferd nicht seine wahre Berufung, das Dichten, zu vernachlässigen. Was glauben Sie, Madame, ist mit Kneifer und Kamera geschehen? Souvenirjäger haben Sie sich angeeignet, Professor. Irregeleitete Verehrer meines Seligen. Vielleicht dieser Inspektor von der Sûreté. Wie hieß er noch gleich? Was geschah am Abend des 28. September 1902 in diesem Hause, Madame? Da kann ich Ihnen nicht viel sagen, Professor. Gegen 8 Uhr abends fuhren wir mit einer Droschke vor, mein Seliger und ich. Das Haus war leer, ungemütlich. Mein Seliger entzündete ein Feuer im Kamin des Schlafzimmers. Er fror so leicht, der Arme. Sie wissen ja, dass er im warmen Süden in der Provence aufwuchs. Professor. Das ist mir bekannt, Madame. Fahren Sie fort. Mein Seliger bereitete mir einen Schlaftrunk, einen Becher Glühwein. Ich nahm ihn zu mir, ging zu Bett und schlief bald ein. Als ich mit starken Kopfschmerzen aufwachte, lag ich im Hospital Lariboisière. Dr. Pascal saß an meinem Bett. Er sagte mir, was geschehen war, verhielt sich sehr rücksichtsvoll, nahm mir vieles ab. Die Polizei, die Presse, die Vorbereitungen der Bestattung. Ein Freund des Hauses, Madame? Dr. Pascal? Eher ein Freund meines Seligen. Er hat ihn oft besucht. Zuletzt noch am 28. September in Medan. Was Sie nicht sagen, Madame. Dr. Pascal kam am 28. September 1902 nach Medan. Weshalb? Er wollte mit meinem Seligen sprechen. Dringend. Worüber? Ich weiß es nicht, Professor. Sie zogen sich zurück und ich konnte nichts hören. Ich verstehe, Madame. Ein langes Gespräch? 2-3 Stunden. Vom Frühstück bis kurz vor dem Mittagessen. Am Abend dieses Tages verließen Sie, Madame, mit Ihrem Mann Ihr Sommerhaus in Meudon, obwohl die Rückkehr in Ihr Pariser Stadthaus ursprünglich erst für den nächsten Tag vorgesehen war. Ein plötzlicher Entschluss, wie es scheint. Ein Entschluss meines Seligen, Professor. Nachmittags, beim Tee. Womöglich eine Folge der Unterredung mit Dr. Pascal? Das glaube ich nicht, Professor. Ich weiß, was er wollte, mein Seliger. Er wollte zu ihr, zu dieser Person. Sie sprechen von Mademoiselle Roseau, Madame. Ihren Namen nehme ich nicht in den Mund. Mein ehemaliges Dienstmädchen. Ein ausgehaltenes Flittchen. Die unverheiratete Mutter 2 Kinder. Mit ihr wollte er die Nacht verbringen. Deshalb wollte er allein nach Paris. Ich sollte noch bis zum nächsten Tag in Meudon bleiben. Aber den Spaß habe ich ihm verdorben. Ich bin mitgefahren. Und da konnte er natürlich nicht mehr in sein Liebesnest kriechen. Ach, er war ja ein so schwacher Mensch, mein Seliger. Triebhaft, haltlos, voller Fehler, ohne Sinn für Anstand und Sitte. Aber ein Genie, Monsieur. Ein Dichter von einmaliger Größe. Nur das ist wichtig. Das Werk zählt, nicht der Mensch. Der Mensch Émile Zola ist nicht mehr. Doch sein Werk lebt ewig. In diesem Sinne, Monsieur, falls Sie keine weiteren Fragen haben. Formidabel. Genauso hatte ich mir eine literarische Witwe vorgestellt. Ich schwieg beeindruckt. Unsere nächste Station war ein Haus in einer kleinen Straße nicht weit vom Gare Saint-Lazare. Die Adresse hatten wir von Anatole France. Hier wohnte Jeanne Roseau, die Person, Zolas Geliebte, die Mutter seiner Kinder. Aber die Concierge des Hauses war anderer Ansicht. Non, Monsieur. Mademoiselle Roseau wohnt nicht hier? Non, Monsieur. Aber sie hat hier gewohnt. Oui, Monsieur. Sie ist ausgezogen. Oui, Monsieur. Mit den beiden Kindern. Oui, Monsieur. Wann? Lange her, Monsieur. Ein Jahr? Länger, Monsieur. 1,5 Jahre? Nicht ganz, Monsieur. Januar. 1903? Oui, Monsieur. Hat sie ihre neue Adresse hinterlassen? Non, Monsieur. Sie wissen also nicht, wo Mademoiselle Roseau sich zurzeit aufhält? Non, Monsieur. Gehen wir, Hedge. Moment, Monsieur. Ha? Trinkgeld. Non, Madame. Zurück zum Hotel. Mir schwirrte der Kopf. Kohlengas und Dreyfus-Affäre, Schandschnauz und Totengräber, Strafversetzung, geheime Dokumente, Drohungen am Telefon, der selige Émile Zola, seine schwarze Witwe, seine verschwundene Geliebte und Dr. Pascal. Immer wieder der mysteriöse Dr. Pascal. Eine Schlüsselfigur des Falles Zola, ganz ohne Frage, mein lieber Hedge. Wie spät ist es? Kurz vor 2, Professor. Zeit zum Mittagessen. Mein lieber Hedge, wann endlich werden Sie sich aus derartigen profanen Niederungen lösen, um sich zu einem wahren und wirklichen kriminologischen Assistenten zu entwickeln? Wann werden Sie Ihre Zeit und Ihre Energie ganz dem Fall und seiner Lösung widmen? Alles Übrige hintanstellend, ja, weit von sich weisend. Ich weiß nicht, Professor. Also kein Mittagessen. Wir haben Besseres vor, mein lieber Hedge. Wenn Sie das sagen, Professor. Und was? Wir werden Dr. Pascal aufsuchen. Wissen wir denn, wo er wohnt? Wir wissen, wo er arbeitet, mein lieber Hedge. Im Hospital Lariboisière. Ist das nicht das große Krankenhaus, an dem wir letzte Nacht vorbeigekommen sind? Boulevard de la Chapelle, südlich vom Montmartre? Eben dieses, mein lieber Hedge. Ja? Wir haben Sie gewarnt. Doch Sie haben nicht auf uns gehört. Wagen Sie es nicht, Ihre dilettantischen Ermittlungen im Fall Zola fortzusetzen. Ein schreckliches Schicksal würde Sie ereilen. Wir behalten Sie im Auge. Dies ist die 2. und letzte Warnung. Professor van Dusen und der Fall Zola. Sie hörten den ersten Teil eines Kriminalhörspiels von Michael Koser. In der Rolle der weltberühmten Denkmaschine Friedrich W. Bauschulte. Sein Assistent und treuer Wegbegleiter Hutchinson Hatch war wie immer Klaus Herm. In weiteren Rollen Klaus Miedl, Otto Mellis, Gerd Duvner, Ruth Pifo, Max Volkert-Martens, Tilly Lauenstein, Michaela Zieglerheim, Rainer Klute, Georg Fett, Gunter Schoß, Erik Fessen.